Wird in Moskau viel gebaut? Ja, besonders in den Vororten. Die Innenstadt wird restauriert und rekonstruiert. Ich finde das vernünftig.